wachen jij aan kool, aan karinol, wat aan zie. Me wien begal, jor gwen het gwen, a karat annai vedi. Hamna vai arvol, rivdi haru. Why through in the world of Heiner Wach on Lannach, Lannach Nach Klan, nach Huit vor Bier, nein Mischam Bier an Polach, Moin noch Gura und Neid da Wed, Roim Dregar et Bestach. Und a Ben, Gualach Kudrao, Roim mit Oh.